Schweizer Neonazis hinterlassen keinen Dreck, pöbeln nicht rum und ziehen friedlich wieder ab. Doppelzüngige Schlangen zwingen euch geistig in die Knie, denn sie reden nur Blech und schlucken Gold, dass man den Bürger immer wieder aus der Tasche holt. Deine Meinung sei gefragt, das ist reines Geheuchel. Das Stimmzettel, ein Vertrag vom Teufel. Ja, heißt vielleicht und nein, eventuell. Ihre Ideen und Visionen sind nur Rost und Schimmel. Sie haben uns verraten. Geldgeil gekaufte Demokraten. Von links bis rechts dasselbe Lied. Wir laufen in den Genozid. Der Pöbel schlägt sich gegenseitig die Schädel ein. Hat den Verstand verloren und ein Herz aus Stein. Alles ist egal, der Zustand ist sozial. Die Peitschenhiebe und die Ketten merkt man nicht einmal. Wie die Fliegen kleben wir in diesem Spinnennetz. Unterliegen längst schon europäischem Gesetz. Alles liegt im Dreck, die Brieftaschen sind fett. Das Casino-Bundeshaus, ein Lügenkabinett. Sie haben uns verraten. Geldgeil gekaufte Demokraten. Von links bis rechts dasselbe Lied. Wir laufen in den Genozid. Das Lumpenpack von Bern. Geld so nah, dem Volk so fern. Gauner und Diebe sitzen auf dem Thron. Das Lumpenpack von Bern. Sie folgen nur dem einen Stern. Auf in ein neues Babylon. Alles kompliziert und die Jugend lang fromm. Hauptsache, dass der Nazi nicht aufs Rütli kommt. Und so suhlen sich alle am Schweinetrog. Meinungsfreiheit ein Witz, hier herrscht Denkverbot. Was dem Schilde führen für den Eidgenoss. Freier Sklave darf er sein im Tartaros. Geld, Geld, Geld ist alles, was zählt. Nicht mehr lange, bis der letzte freie Gedanke fällt. Sie haben uns verraten. Geldgeil gekaufte Demokraten. Von links bis rechts dasselbe Lied. Wir laufen in den Genozid. Von links bis rechts dasselbe Lied. Wir laufen in den Genozid.